اللهم بارك اللهم بارك. wenn wir so wenn wir zwei wie du hätten, dann bin ich mir sicher, alles wird funktionieren, aber rückwärts. طيب كريم und alle begrüßen dich, die Brüder. قيصر يا قيصر قال سلام شرك. ايه على اساس تكون نخ لايبسك ان شاء الله. aber wenn ihr heiratet, ja, die sind alle so, wenn sie heiraten, dann lernen sie nicht mehr. Haben Erfahrung. Jeder, der heiratet, dann entweder kürzt er den Bart oder lernt er nicht mehr oder wir sehen ihn nicht mehr. Aha. Nadi Miskin, der hat noch nicht geheiratet, deshalb siehst du ihn. Roberto, hast du auch geheiratet vielleicht? Also jeder, der bei uns heiratet, wir sehen ihn nicht mehr. Warum? Ja, aber warum? Es muss einen Grund geben. Ja, das ist gut. سمعت شو قلت له؟ ليش كل واحد بين زوجه ما عدنا نشوفه؟ قال das Gesicht von seiner Frau ist anders als eure Gesichter. Roberto. هو مل منا. والله يا أخي أنا تعليقات ناجي تعجبني في هذا الباب. Wir fangen in 3 Minuten an, inshallah. أنا تعليقات ناجي تعجبني في هذا الباب. لسه ما بلشنا، أنا قلت in 3 Minuten. لا لا لا لا معلش. ليش ما جيت اليوم؟ رحت رقدت؟ جنازة الله يهديك. شو تعبان؟ مو أعطتك دواء؟ أخذت الدواء؟ وما تحسن؟ شو عنده؟ شو بيجعك؟ شو يألمك؟ يا لطيف لازم تروح الدكتور. لون البول أصفر؟ لون البول أصفر كتير؟ معه دم؟ الله يشفيك. هي auch ein Beispiel, Robert. nach der Heirat lernt er nicht so gut Koran. Seine Aussprache ist anders geworden. Ja. Und der sagt mir Uni. Der sagt immer Uni. يا بارك الله فيك. محمود ابو بكر ومحمود اللفو كل ما يطلعون على غير لا انه كانوا مفكرين يهود بودي. وليد كانوا مفكرينه بودي، كل ما يحكي البودي يطلعوا وليد. ومن اللي طلعوا عن الشيخ الاسلام طلعوا محمود مبكر كيف كل واحد ان شاء الله طلع على طالبان طالبان طالبان عربي. نعم يا يا طالبان مش فاني وبدك مش فاني. صح صح صح. طيب يا فنجان ان شاء الله. طيب يلا يا شباب فنجان ان شاء الله. عامل هذا كله تسجلوه بثلاث مرات. طيب بدنا بعدين بدنا مسلم ندس باربايت في هابن سوفيل اوفكنوم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، درسنا باللغتين العربية والألمانية، بارك الله فيكم. لا تنسوا الاسلوب كبيط الله ديم جنيدين ديم البام هيرتسجن und ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet außer Allah, und keinen gibt, den man in dieser Anbetung folgt außer Muhammad salawatullahi wa salamu alayh. Der Diener Allahs und letzter Gesandter Gottes, nicht vergessen, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Unser Unterricht, barakallahu fikum, ist auf Arabisch und Deutsch. Nicht, dass man hier vergisst, barakallahu fikum. Wir machen weiter, inshallah, mit den Unterrichten von Subul al-Salam, barakallahu fikum. Wir fangen erstmal Arabisch und dann, inshallah, machen wir auf Deutsch. طيب. كنا قد تكلمنا عن نواقض الوضوء، وبدأنا أولا الناقض الأول من نواقض الوضوء هو أول ناقض من نواقض الوضوء تكلمنا عليه النوم. ثاني استحاضة. ثالث المذي. الرابع قلنا هذا فيه خلاف تكلمنا. اليوم بارك الله فيكم الحديث الخامس والستين. الحديث الخامس والستين بارك الله فيكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. 65 64 64. أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه ثم خرج ولم يتوضأ إلى الصلاة ولم يتوضأ. خليك الآن من اللي عندك، خليك عندي. إذا وجد أحدكم، تنزو في شتين روبرتو، إذا وجد أحدكم إبراهيم كما في شتين دي أغابي شيء دي شبقاخة هي أبا فزوخ مال دسو في شتين دو كنزو بافيوتا انت وانت تو بارل وات اي سي مش يكون اوكي كمسي كمسا. طيب ما خليه بالترتيب، انت خليه على احاديث، ما لك علاقة بالترتيب، نحن بالاحاديث. بعدين حنأتي للنواقض، بس الأحاديث خليك على أحاديث. نحن الآن حديث 65 عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه، وهذه القاعدة تقول: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فإذا كنت متيقنا بأنك على وضوء على طهر وشككت، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، صار عنده شك الآن، فأشكل عليه شك، هو عم يصلي أو في المسجد ويريد يصلي فوجد شيئا في بطنه، تحرك شيء في بطنه فأشكل عليه شك، خرج منه شيء ولا ما خرج، فلا يخرجن، لا يدع الصلاة، يعني ما يذهب يتوضأ إلا إذا سمع صوتا اللي هو الضراط، أو وجد ريحا الفساء. لما يكون عنده هذا فليتوضأ. وليس السمع أو وجدان الريح شرطا، بل المراد به اليقين. يعني واحد يقول لك: طيب أنا ما سمعت ولا شميت ولكن أنا متأكد أخرجت شيء مني، فخلص هنا تيقنت بأنك أخرج شيء، فانتقض الوضوء. وأما القاعدة اليقين لا يزول بالشك، احفظوها، اليقين لا يزول بالشك، هذه يا أخوة من القواعد الفقهية الكبرى التي يعتمد عليها الدين الإسلامي من أصول الإسلام. هي أي إذا كان الإنسان قد تيقن الطهارة ودخل عليه شك فلا يعيد الوضوء إلا إذا تيقن أن الوضوء قد انتقض، لقوله: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فقيده بحصول شيء يدل على اليقين فيه. وذكر الريح وسمع الصوت هنا من باب التمثيل وليس من باب الحصر، يعني هذا مثاله، لو أمذى، لو نقط عنده بول، لو أي شيء آخر، ولكن هنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عام لمن كان في الصلاة أو خارج الصلاة، أي إذا شعر الإنسان أنه إذا شعر الإنسان أنه أخرج شيئا أو انتقض وضوءه بشيء، فإنه يبني على اليقين، فإن لم يكن اليقين موجودا فالشك لا يزيل هذا اليقين. فلذلك قال أهل العلم: اليقين لا يزول بالشك. وهذا يستخدم ليس فقط في باب الوضوء، وإنما في أمور كثيرة حتى في الإسلام. يعني من قال لا إله إلا الله يقينا أمامنا هذا مسلم، فما نستطيع بالشك نخرجه من الإسلام. من كان يصلي يقينا أمامنا، يقينا هو يصلي أمامنا. من حلف بالله أمامنا يقينا صدقنا، ولكن الله أعلم قد يكون هو كذاب، غير هذا أمره. حديث نمفون زيسي، وفيه عفوا قبل ما نلتقي بارك الله فيكم، حديث بارك الله فيكم رقم، قبل ما ننتقل لهذا الحديث باللغة الألمانية أقول فيه هذا الحديث أن خروج شيء من الدبر ينقض الوضوء. اختلف أهل العلم في قضية الدم، إذا إنسان خرج عنده من الدبر دم هل ينقض الوضوء أم لا، وهذا سيأتي في بحث آخر. وإنما عموما إذا خرج عنده شيء فإنه ينقض الوضوء. بارك الله فيكم. حديث نمفون زيسي، فن أبي هريرة رضي الله عنه قال، هات كذاك في زلن لنجزام أخ في زوخن أغابك سفشتين، والفي أخ أرابش أنت ريشت ماخن والقرآن أنت ريشت ماخن يتفرزوخن في أخ هي أنبش. قال رسول الله، قال بدويتت زاكت زاغن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله اسكلا دقزنت الله، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ونيمت فن أي إن زينم باوخ إدفس فولت، وده إبميكت إدفس إن زينم باوخ، فأشكل عليه، dann bekommt Zweifel. Wenn Zweifel bekommt, dass von ihm etwas rauskommt oder nicht. Dass von ihm etwas rausgekommen oder nicht. Da sollte die Moschee oder das Gebet nicht verlassen, bis er etwas gehört hat oder etwas gerochen hat. Klar. Soll ich wiederholen? Ja, nee, ich will nicht. Meine Art und Weise ist nicht, Barakallahu fikum, damit man auch versteht, meine Art und Weise ist nicht, dass ich wortwörtlich übersetze. Ich gebe den Sinn des Hadithes. Wenn man das Hadith richtig lernen möchte, dann lernt man auf Arabisch. Aber ich gebe nur den Sinn. Und das ist nicht meine Sache, dass ich jetzt anfange, wörtlich zu übersetzen. Sowieso mag ich das nicht. Und ich bin dagegen. Nochmal. Abu Huraira radhiyallahu alayhi sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, wenn jemand von euch in seinem Bauch etwas fühlt und dann bekommt er Zweifel, ob von ihm etwas rausgekommen ist oder nicht, der sollte die Moschee oder das Gebet nicht verlassen. Al-Masjid hier kann die Moschee heißen oder das Gebet. Der sollte das nicht verlassen, bis er etwas hört oder etwas riecht. Das gilt auch für Frauen, für Männer und Frauen. Aber wir sagen jetzt eher allgemein. Das Hadith hat Muslim überliefert. Dieses Hadith ist eine Basis in der islamischen Religion, weil das mit einer Regel im Islam zu tun hat. Und zwar, das ist eine Regel, die gehört zu den 5 Hauptregeln im Islam. Fiqh-Regeln. Al-Qawa'id al-Fuqhiyyah al-Kubra. Die 5 großen Fiqh-Regeln. Und das ist Al-Yaqinu la yazulu bis-Shak. Yaqin ist Gewissheit. Shak ist Zweifel. Das heißt, Yaqin kann nicht aufgehoben werden durch Zweifel. Gewissheit kann nicht aufgehoben werden durch Zweifel. Wo könnte man das hier verstehen? In diesem Hadith, wie kann man das verstehen? Indem man, barakallahu fikum, hier sieht, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dass du etwas von deinem Bauch, du hast in deinem Bauch Bewegungen oder du hast zum Beispiel wie Geräusche im Bauch. Und dann denkt man, aha, habe ich noch Wudu oder nicht? Weil wenn man zum Beispiel Luft ablässt, barakallahu fikum, dann ist das klar, dann ist Wudu, dann ist dein Wudu ungültig geworden. Ja, aber dieser Zweifel kann nicht die Gewissheit sozusagen ändern. Deshalb diese Regel ist sehr wichtig im Islam. Wenn ich jemanden sehe, der ist mit Gewissheit Muslim, der betet neben mir, der sagt, La ilaha Muhammad Rasulullah, dann ist er Muslim, mit Gewissheit. Ich kann diese Person vom Islam nicht ausschließen, weil ich Zweifel habe oder Vermutung habe. Das darf ich nicht. Das darf man nicht. Wenn du vermutest, dass du zum Beispiel kein Wudu mehr hast, dann musst du die Gewissheit hier beziehen. Mit Gewissheit, hast du Wudu, hast du nicht. Du hast Wudu? Dann, Alhamdulillah. Hast du keine Luft abgelassen, hast du gerochen oder gehört, dann hast du noch Wudu. Aber, wenn du mit Gewissheit dann weißt, dass du dein Wudu verloren hast, dann ist das natürlich, da musst du das Wudu wiederholen. Und hier in diesem Hadith, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, bis die Person etwas hört oder etwas riecht, das ist nur Beispiel zu geben, nicht alles. Weil wenn du mit Gewissheit zum Beispiel, wenn du mit Gewissheit weißt, dass du zum Beispiel Tropfen Urin gehabt hast, oder Nadi, transparente Flüssigkeit, dann musst du auch dein Wudu wiederholen. Und hier Al-Masjid, dass man die Moschee verlässt, weil manche, die werden das mit Moschee verlassen. Das wird entweder Moschee verlassen, damit man Wudu macht, oder das Gebet verlassen, damit man Wudu machen. Damit man Wudu machen kann. Das ist dieses Hadith. Und in diesem Hadith ist der Beweis auch, dass barakallahu fikum Luft ablassen, nur an sich selbst oder mit Geruch, das macht Wudu ungültig. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nochmal, unser Unterricht ist in beiden Sprachen. Das würde ich erkläre das Hadith erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch. 66. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إنما هو بضعة منك أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة والحديث صحيح. مرة أخرى عن طلق ابن حبيب ابن علي عفوا ابن علي الإمامي الحنفي قال رجل مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء فقال النبي لا إنما هو بضعة منك أو بضعة منك أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. طلق ابن علي من أهل اليمامة رضوان الله عليه يذكر لنا هذا الحديث إذا مس الرجل ذكره فرجه فهل عليه الوضوء؟ قال النبي لا إن هو إلا بضعة منك أي كاليد والرجل، يعني قطعة منك. وأما قوله هو أحسن من حديث بسرة، لأنه بسرة ابن صفوان رضوان الله، هي عفوا رضوان الله عليها، روت حديثا آخر وهو من مس ذكره فليتوضأ، وهو حديث رقم 67. واختلف أهل العلم في مسألة، بارك الله فيكم، اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافا كبيرا، هل مس الذكر ينقض الوضوء، هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. بارك الله فيكم، حديث بسرة أيضا رضوان الله عليها صحيح، هناك من أراد أن يقدح فيه، ولكن الحديث صحيح عند أبي داود وعند الترمذي وعند غيرهم. واستدل بهذا الحديث أحمد والشافعي على نقض مس الذكر الوضوء، حديث بسرة اللي هو 67. أما حديث طلق ابن علي من أهل اليمامة فاستدل به الأحناف وجماعة من الصحابة والتابعين وبعض القائلين وبعض الشافعية والحنابلة على أنه لا ينقض الوضوء. وبعض أهل العلم قال يجب أن تلمسه بباطن الكف، وبعضهم قال لو كان المس بحائل غير لو كان المس من غير حائل، ومنهم من قال هناك نسخ لهذا الحديث، ومنهم من قال طلق روي عنه هذا وروي عنه هذا فقالوا حديثه منسوخ بحديث بشرة فإنها متأخرة للإسلام، يعني بشرة تأخر إسلامها وطلق كان قبلها مسلم فقالوا أتت بعده فهذا الحديث منسوخ أي ينقض الوضوء. ومنهم من رجح حديث بسرة. وأما مالك فقال بالندب، يعني قال باستحباب الوضوء من مس الذكر وليس بالوجوب. إذن مس الذكر يا أخوة، مس الذكر فيه أقوال، القول الأول أنه ينقض الوضوء، القول الثاني لا ينقض الوضوء، القول الثالث يستحب له الوضوء، أي لا ينقض لكن يستحب له الوضوء. القول الرابع، هناك من فصل قال إذا مس ذكره بشهوة انتقض الوضوء، وإذا لم يمس الذكر بشهوة ما انتقض الوضوء، وهناك أكثر من قال إذا مس الذكر وأمذى مثلا انتقض، أما إذا مس ولم يمذي فما انتقض الوضوء. هذه الأقوال، الله تعالى أعلى وأعلم. يعني من في الصلاة سيمس ذكره، وهذا لمس الإنسان ذكره، أما إذا مثلا امرأة مست ذكر زوجها لا ينتقض وضوءها ولا وضوءه، لأنه قال من مس ذكره فليتوضأ. وقاس أهل العلم على المرأة فإذا مست فرجها قالوا انتقض وضوءها، ولكن الراجح والله تعالى أعلى وأعلم يا أخوة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا مع الشهوة، كذلك مس المرأة لفرجها ما ينقض الوضوء إلا مع الشهوة. أما حائل وما يعني إذا من فوق الثياب هذا ما في شيء أصلا، إلا إذا كان بشهوة وأمذى فهذا ينقض، والله تعالى أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القول الراجح أنه ما ينقض إلا إذا كان بشهوة المس، مس الذكر، والله أعلم. حديث نمان زكسون زيسي عن طلق ابن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بشرى. بارك الله فيكم. ده سايس طلق ابن علي عين صحابي رضوان الله عليه زاكته عين من زاكته ich habe mein männliches Glied berührt oder ein Mann berührt sein männliches Glied im Gebet, muss er nochmal Wudu machen? Muss er nochmal die Waschung machen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Nein, das ist ein Teil von dir. Das ist ein Teil von dir. Und dieses Hadith ist sahih. Al Hadith ist sahih. Dann Hadith Nummer 67 von Busra bint Safwan. Busra bint Safwan, auch eine Gefährtin, eine Frau, erzählte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer sein männliches Glied berührt, muss Wudu machen. Wer sein männliches Glied berührt, muss Wudu machen. Auch barakallahu fikum al-khamsa akhraju hadha al-hadith. Hadith at-Tirmidhi, Ibn Hibba, at-Tirmidhi, an-Nasa'i, Ibn Majah und so weiter. Und at-Tirmidhi hat gesagt, das ist sahih. Diese beiden Hadithe, die sind barakallahu fikum über ein Thema, was natürlich uns wichtig ist. Und zwar, wenn ein Mann sein männliches Glied berührt, hat dieser Mann Wudu noch oder ist sein Wudu ungültig geworden? Die Gelehrten, die haben unterschiedliche Aussagen getroffen. Manche sagten: Nein, das Wudu ist gültig. Die anderen haben gesagt: Doch, Wudu ist ungültig geworden, weil man das männliche Glied berührt hat. Das gilt auch für Frau. Wenn die Frau ihr natürlich, barakallahu fikum, Geschlechtsorgan berührt. Und hier gibt es verschiedene Aussagen. Manche, wie bei Ahna, bei Shafi'iyya und bei Hanabila, die sagten: Wenn man das männliche Glied benutzt, dann muss man Wudu nehmen. Ahnaf sagte: Nein, man braucht das nicht. Bei Imam Malik sagte: Es ist beliebt, wenn man das männliche Glied berührt hat, das Wudu oder Wudu zu nehmen. Man kann die Aussagen von den Gelehrten in folgenden Aussagen, barakallahu fikum, gliedern, und zwar: Berühren des männlichen Gliedes macht Wudu ungültig. Zweite Aussage: Berühren des männlichen Gliedes macht Wudu, hat keine Wirkung auf Wudu. Hat keine Wirkung auf Wudu. Also dein Wudu bleibt gültig. Dritte Aussage. Wenn du dein Geschlechtsorgan berührst, dann solltest du beliebt Wudu nachholen und nicht Pflicht. Viertens, wenn du dein Geschlechtsorgan direkt mit der Hand berührst, dann musst du dein Wudu nachholen. Aber wenn das bedeutet, wenn ein Stoff dazwischen ist, dann brauchst du nicht. Sowieso ist klar, diese Aussage. Da gibt es noch eine Aussage, die interessant ist. Wenn du dein Geschlechtsorgan berührst und es gibt Bedürfnis, das wird mit Begierde oder mit Verlangen nach Sexualität, dann barakallahu fikum, sagen die Gelehrten, Wudu ist ungültig. Aber wenn ohne, dann ist es kein Problem. Dein Wudu ist noch gültig. Und das ist, wallahu ta'ala ala wa alam, die beste Aussage. Die letzte. Wenn man das Geschlechtsorgan berührt, Mann oder Frau, mit Bedürfnis und Begierde, Verlangen nach Sexualität, dann ist Wudu ungültig. Sonst, Wudu bleibt gültig beim Berühren des Geschlechtsorgans. Aber wenn eine Frau zum Beispiel das Geschlechtsorgan von ihrem Mann berührt oder der Mann Geschlechtsorgan von seiner Frau berührt, dann ist Wudu gültig. Das gilt nur um das eigene Geschlechtsorgan, eigen Geschlechtsorgan und nicht über andere. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Klar? Habt ihr verstanden, barakallahu fikum, diesbezüglich? Fahimt ihr? Ein Insan messa zakarahu oder imra'a messat farjaha yantaqad wudu'a idha kan ma'a shahwa. Amma idha kan bila shahwa fala, wallahu a'lam. طيب, ala kullin, الواحد يعني يبتعد عن هذا ابتعادا عن الخلاف. الأحوط أنه الإنسان لا يفعل. بارك الله فيكم. Und dass man in Sicherheit bleibt diesbezüglich, das sollte man nicht berühren. Ich meine, wer wird das machen heute? Aber wenn das passierte zum Beispiel. طيب. متى الأذان؟ 43. من كانوا؟ مين نرفع ولا قال نطلع يلا من واحد لست يلا دمغت يا سادان عندنا حمام بيض ستة بتغير صوته بالأذان مثل ناجي بيأذن معلمه نادي قومي. مين؟ عنده سؤال. أنا أسألكم، أيهما أفضل، حضور مجلس العلم والذكر ولا صلاة ركعتين؟ هل أذن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذان وإقامة، أو بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يراد، فلا نأذن المؤذن ونحن في درس، فأيهما أفضل، البقاء في الدرس ولا الواحد يقوم يصلي ركعتين؟ وقف واحد تبرر ليش مع الدليل. ما عندك دليل نزل إيدك، ما بعاود. نعم، ليش؟ نعم، غيشتي الشن. طلب العلم فريضة، وأما هذه الصلاة سنة، والفريضة مقدمة، ثم الأجر في طلب العلم. طلب العلم في حده في نفسه عبادة، طلب العلم في نفسه عبادة، يعني الإنسان جلس في مجلس العلم يأخذ حسنات، ليس كما يظن البعض أنه بس الواحد يدرس، إنما في نفس الجلوس في الدرس إن شاء الله في أجر، وعلى الأقل أحسن من القاعدة في القهوة وفلان عمل وفلان قبوط فلان وضروب فلان وحكي بفار فلان وعرض فلان، نسأل الله السلامة. أن تبقى في درس العلم خير من أن تصلي ركعتين الآن. نعم، لا، الإمام أحمد كانوا في المسجد في درس علم، فما قام صلى السنة، إنما بقي في طلب العلم. بارك الله فيكم، يشب أنا في خاقي اشتلت، ما أقصد فيها أحد، هذا السؤال ما أقصد فيه أحد، مشان لا أحد يقول قصدني كالعادة. ألقوا ما ينفخاق هابش كشتلت شابو زاك دب قفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكتي إزفشن يزفاي أذان جبتس جبيت وانت أدقي زاك دس بيت جبيت إزفشن أذان وإقامة فيض متزيشر هايت إرهيوت فاس إزفشتيغا تسو بيتن أودا im Unterricht zu bleiben und nach Wissen zu suchen? Der Bruder hat geantwortet, der hat gesagt, nein. Im Unterricht zu bleiben ist wichtiger als ein 2-Raka-Gebet zu machen. Eher sagt man im Internet, weil das freiwillig ist und das nach Wissen zu suchen ist eine Pflicht, das stimmt. Zweitens, Barakallahu Fikum, es ist mit Ajr verbunden, mit Lohn verbunden, dass man hier sitzt und lernt. Mehr als diese 2 Rak'a. Dazu, Barakallahu Fikum, mindestens ist es besser, Unterricht zu besuchen, als hinter dem Rücken von den anderen schlecht zu reden und Riba und Namima zu machen, wie die Muslime heute, mashallah, tun. Sitzen bei Kaffee, wie heißt das Kaffee? Knickerchen, Menneknickerchen, so ein Wort. La. Ha? Ja. Sigafrigo, ja, Gassignore. Signore, Gassignore, Kaffee, der hat das getan. Ja? Ah, Kaffeekränzchen, genau. Und die hat das gemacht, der hat das getan. Nein, lieber im Unterricht sitzen, dass du etwas über deine Religion lernst als solche Themen. طيب. القواعد الفقهية الكبرى. القواعد الفقهية الكبرى. هي الأولى، بارك الله فيكم، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. الثانية، بارك الله فيكم، اليقين لا يزول بالشك. الثالثة، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. الرابعة الضرر يزال. والخامسة العادة محكمة. هذه خمس قواعد فقهية كبرى يعتمد عليها كل الدين. وهذه بارك الله فيكم واحدة منها اليوم ذكرناها لأنه في أحد يسأل. سكيب فنف جروس ريغل في فقه يصمل الأمور بمقاصدها دي هندلونغن أو دي دينغ انشبريشن دا أبزيكتن. سويتنس اليقين لا يزول بالشك gewissheit wird durch Zweifel nicht aufgehoben. Drittens المشقة تجلب التيسير. Schwernis bringt mit sich Erleichterung. الضرر يزال. Das Schaden wird behoben. Das Schädling oder was schadet wird behoben. العادة محكمة. Das bedeutet بارك الله فيكم die Sitten oder Brauch ist maßgebend in bestimmten oder beurteilend in bestimmten Themen. Barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wa an Aisha radiyallahu anha anna Rasulallah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam qal man asabahu qay'un aw ru'af أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره والحديث ضعيف. الحديث ضعيف. Nummer 68. عائشة رضي الله عليها berichtete, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn jemand erbricht oder Nasenbluten hat, wenn jemand erbricht, Nasenbluten hat, oder transparente Flüssigkeit hat. Entschuldigung, Kals erstmal. Das bedeutet, wenn man etwas vom Mund bekommt, wie dieser Reflux, das bedeutet, nicht übergeben ist das. Das ist, wenn du zum Beispiel viel Schlamm bekommst oder etwas, das heißt Reflux, das kommt durch den Magen. Du hast etwas gegessen und das kommt nach außen, das ist kein Erbrechen, kein Übergeben. Aber das kommt raus. Das ist Al-Qals. Oder Barakallahu Fikum, transparente Flüssigkeit. Wenn man diese hat, dann sollte man Wudu nehmen. Und dann sollte das, was man gebetet hat, rechnen und weiter drauf bauen. Und er sollte dabei nicht reden. Diese Überlieferung ist bei Ibn Majah und Ahmed, aber diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Und wenn wir schwache Überlieferungen haben, dann nehmen wir das nicht, Barakallahu fikum, als Beweis. Im Islam gibt es eine Regel. Wenn wir eine schwache Überlieferung haben, wird nicht als Beweis genommen und nicht als Beweis bestätigt. Und diese Überlieferung ist, Barakallahu fikum, wie ich schon gesagt habe, schwach. Das ist Mursal. Alaikum salam. Wäre diese Überlieferung authentisch, das wird nicht schwach, nicht daif, dann sollten wir mit Sicherheit sagen, wäre das so. Dann sollten wir mit Sicherheit sagen, Nasenbluten, Erbrechen oder Übergeben, dieser Reflux oder transparente und untransparente Flüssigkeit, die sind alle mit Sicherheit dann, wenn diese Überlieferung authentisch wäre, dann sind sie alle Handlungen oder Dinge, die das Wudu ungültig machen. Mit transparenter Flüssigkeit, wir haben klar. Wir haben klar ein Hadith von Ali ibn Abi Talib schon genommen. Das macht Wudu ungültig. Al-Mali. Aber Barakallahu fikum, bezüglich Erbrechen oder Nasenbluten, es gibt keinen Beweis eigentlich, dass das das Wudu ungültig macht. Ist Erbrechen. إذا صح لو صح هذا الحديث لكان دليلا في أن القيء أو الرعاف الدم الذي يخرج من الأنف أو القلس القلس هو ما خرج من الحلق ملء الفم وليس بقيء وليس بقيء يعني الشيء خرج من فمك بس مو تقيأت والمذي المذي أصلا فيه دليل حديث علي بن أبي طالب كنت رجلا مذاعا فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغسل ذكرك وتوضأ يعني أفيه الوضوء قال فيه الوضوء صلوات الله وسلامه أما بارك الله فيكم القيء والرعاف والقلس اختلف أهل العلم فيها ولكن بارك الله فيكم ما فيها أدلة على أنها تنقض الوضوء وسيأتي ذلك فيما بعد وفي هذا الحديث أيضا أمر عظيم وهو لو صح إذن من انتقض وضوءه من انتقض وضوءه وخرج ليتوضأ وعاد يبني على صلاته يعني مثلا صليت ركعتين انتقض وضوءك ورحت فلما ترجع تكمل ركعتين فقط ما تعيد الأربع ولكن في حديث عند أبي داود وليتوضأ وليعيد الصلاة يعني عيد الصلاة وهذا في خلاف عظيم بين أهل العلم ولكن باعتبار الحديث ضعيف فإن شاء الله ما نأخذ به والله تعالى على وعلم بارك الله فيكم في شون gesagt habe wenn dieses Hadith, wenn diese Überlieferung authentisch wäre, dann hat es klare Beweise, dass Nasenbluten zum Beispiel oder Erbrechen, Übergeben Handlungen sind, die das Wudu ungültig machen. Und dazu noch eine Sache. Wenn man zum Beispiel Wudu verloren hat, dann könnte man Wudu wieder machen und dann nicht das ganze Gebet von Anfang wiederholen, sondern nur was übrig geblieben ist vom Gebet. Aber weil das Hadith schwach ist, dann wird das nicht als Beweis genommen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Yani, إذا تقي الإنسان, إذا أصابه القيء, فإن وضوءه صحيح. عليكم السلام. وإذا رعف كذلك نفس الشيء أو قلس كذلك نفس الشيء الوضوء صحيح وسيأتي فيما بعد نقاش هذا بارك الله فيكم das heißt nicht dass man falsch versteht wenn man erbricht oder wenn man übergibt wenn man Nasenbluten hat oder wenn man zum Beispiel Schleim bekommen hat dann ist Wudu gültig diese drei haben keine Wirkung auf Wudu. Es gibt Ichtilaf. Es gibt verschiedene Aussagen, ja. Aber das hat normalerweise keine Wirkung. Al-Hadith Al-Tasi'u-Sittin Wa'an Jabir ibn Sumura radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam أنا أتوضأ من لحوم الغنم أو أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت إذا أردت أتوضأ من لحوم الإبل نعم أخرجه مسلم هذا الحديث بارك الله فيكم من رواية جابر ابن سمرة سمرة والله عليه، وفيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكلت لحم الغنم، إذا أكلت لحم غنم علي الوضوء أي يلزمني الوضوء؟ فقال النبي لا إن شئت، فيستحب الوضوء من لحم الغنم أو مما مسته النار، يعني كل لحم تأكله إذا مسته النار إذا أكلته يستحب الوضوء، أفضل أحسن، ولكن مو واجب، إلا لحم الإبل لحم الجمل، إذا أكلت لحم الجمل فعليك الوضوء، لقوله صلوات الله وسلامه عليه توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. قال ابن خزيمة لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، خبر هذا صحيح من جهة النقل، أو إذا كان الخبر صحيحا فيجب أن يعمل به، فذلك إذا أكل المسلم لحم الإبل فعليه الوضوء وجوبا، أي انتقض الوضوء وعليه أن يتوضأ من جديد. أما إذا أكل لحم بقر أو لحم غنم أو لحم غزال فعليه الوضوء استحبابا وليس وجوبا، يعني إذا توضأ أحسن، أما إذا ما توضأ ما عليه، يعني ما في مشكل. وسؤالي إذا أكل لحم أخيه ماذا عليه؟ ها؟ والله حتى لا يغتسل ما راحت، يجب أن يتحلل، يجب أن يستحل، يعني يروح لعند أخيه يقول له حاللني سامحني، اليوم يا أخو اتصل فيني واحد صباحا السلام عليكم، عليكم السلام، قال لي أخي أنا يعني أريد أن أطلب منك طلب، قلت له تفضل، قال لي والله أنا تكلمت عليك كلام مو جيد، تكلمت فيك فسامحني، قلت له روح مسامح، كنت بهوات نومتي حقيقة أنا قلت يلا لله سبحانه وتعالى روح مسامح، فأنا قلت بعدها قلت ليش ما سألته شو قلت عليه قلت له بعدها خلي. ففعلا يا أخو بارك الله فيكم الذي اغتاب إنسان أو تكلم في عرضه فعليه أن يستحل منه ذلك قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ما في، يأخذ حقك منك جباري لأنك ظلمته فأخذ الحق، ما في شباس بالأمور، غيبة ما فيها شباس، ما في مزح، ما في غيبة، ما فيها مزح، والله كنت عم امزح، ما في، حكيت بإنسان راحت عليك. لا وأحلى من ذلك الحمد لله لأنه ديننا دين حق، لو واحد حكى وانت قعدت تسمعه راحت عليك انت ايضا، ايه انت كمان عملت معصية ذنب اثم كبيرة. فإذا تكلم واحد على آخر أمامك قل له اتق الله وروح قل له لا تكلم لي لي، طيب يا أخوة هذه الأمور ما فيها مزح ما في مزاح، المسألة العلاقة بالحسنات والسيئات، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء، قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات ولكن ماذا؟ قد شتم هذا وضرب هذا واغتاب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ يعني عامل معاصي كثير وظالم الناس، ومن الظلم أن الإنسان يغتاب المسلمين أو ينم، فيؤخذ من حسناته ويعطى من سيئاتهم. فأنت ليش لا تعطي؟ يعني هلا لو أنا قلت لك يا أخي أنت كم صلاة صليت اليوم؟ قل لي والله الحمد لله أربعة وهذه الخامسة، أقول لك يلا هات الأجر أعطيني الأجر إلي، قل لي ليش لا أعطيك الأجر؟ أنا أريد الأجر لنفسي، ولكن الذي يغتاب المسلمين وتكلم في أعراضهم يعطي أجر لغيره المسكين وهو لا يدري، والذي يسمع كذلك، كذلك الذي يسمع كذلك، بل الذي يسمع أحيانا إثمه أكبر، هذا أمر آخر نحن نتكلم عموما. المهم خلونا الآن نرجع للوضوء. ما بعرفكم أنا بتحبوا دائما المواضيع الخارجية، أما المواضيع الداخلية ما بنحبها، مثل الرؤساء تبعنا السياسة الخارجية تكون مضبوطة، أما الداخلية بتغور. نسأل الله السلام. طيب، الحديثان دليلان على نقض لحوم الإبل وأن من أكلها انتقض وضوءه، وقال بهذا أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، واختاره البيهقي، وحكاه عن أصحاب الحديث مطلقا علماء الحديث، وحكي عن الشافعي أنه قال، الشافعي: إن صح الحديث، إن صح، لأنه الحديث عنده يبدو في شيء في لحوم الإبل، قلت به، وخلص صح يا إمام الشافعي، صح الحديث، حديث صحيح مسلم، فإذا الشافعي يقول به. فإذا جاك واحد شافعي وقال لا أكل لحم الإبل ما ينقض الوضوء، قل له إمامك يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وذهب إلى خلافه جماعة من التابعين، ويروى عن الشافعي وأبي حنيفة، وقالوا الحديث منسوخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن أن يتوضأ مما مسته النار فقال لا تتوضأ مما مسته النار. قال النووي وهو شافعي المذهب، قال دعوى النسخ باطلة، يعني هذه الدعوة النسخ، تعرف شو معنى النسخ؟ النسخ عندك خطاب، يعني عندك مثلا حديث أول شيء، وبعدين يجي بعد سنة سنتين ثلاثة حديث آخر ينسخ هذا الحديث. الخمر كانت أولا جائز يشربها المسلمون، بعدين الله نهاهم عن شربها، فصار نسخش، صار هنا نسخ أنه تشرب الخمر، هذا يسمى النسخ، يعني أول شيء يكون شيء وبعدين يأتي دليل آخر عليه ينسخ ويرفع الحكم فيه. منهم من قال الوضوء المراد به غسل اليدين فقط، ولكن بارك الله فيكم المسألة واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل، والإبل خلقت من شياطين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا أكل الغنم، طبعا الغنم جيد يأكل الإنسان، ولكن الإنسان لا يكثر من أكل لحوم البقر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني أو كره أن يكثر الإنسان من لحم البقر، لأنه في مرض لحم البقر كما المثبت علميا اليوم، الإكثار، أما شوي تأكل لا بأس، أما لا تكثر، أما لحم الغنم فإن شاء الله ما فيه مثل الذي في البقر. عن جابر بن سمرة، جابر بن سمرة بارك الله فيكم أين صحابي رضوان الله عليه، زاكت أين من فاكت دم قفيد محمد صلى الله عليه وسلم، زلت إيش وضوء وذهاب إيش دفلت وضوء تسمخن ذن إيش شاف فلايش gegessen habe. Der Prophet sagt, wenn du willst, dann sagt ihm, ist es Pflicht, Wudu zu machen, wenn man Kamelfleisch gegessen hat? Der Prophet sagte, ja. Das heißt, wenn man Kamelfleisch gegessen hat, muss man Wudu nehmen. Aber wenn man Schaffleisch zum Beispiel oder Kühe oder sowas gegessen hat, kein Problem. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, macht oder nimmt Wudu, wenn ihr nehmt Wudu, wenn ihr Kamelfleisch gegessen habt. Und ihr braucht kein Wudu, wenn ihr Schaffleisch oder jetzt Hammelfleisch und sowas gegessen habt, dann braucht ihr kein Wudu zu machen. Wenn man will, kann man, aber wenn man nicht will, dann nicht. Al-Shafi'i sagte, wenn diese Überlieferung stimmt, dann sage ich auch, dass Kamelfleisch das Wudu ungültig macht. Und das ist die Wahrheit, wallahu ta'ala ala wa'ala. Am Anfang, barakallahu fikum, war die Sache so, dass man von jeder Art von Fleisch Wudu nehmen muss. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das sozusagen erleichtert, indem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, nur von Kamelfleisch. Weil die Kamele eigentlich von Schayatin erschaffen worden sind. Nicht wie die anderen Tiere. Und Allah sagt, Ala afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Sehen Sie nicht, wie die Kamele erschaffen worden sind. Und übrigens, wenn man die Zellen bei Kamel untersucht heute, dann sieht man etwas Wunder. Wirklich, das bewundert, was dort drin ist. Wie die Zellen aufgebaut sind. Die sind anders als die anderen Zellen. Subhanallah. Deshalb, barakallahu fikum, aber für uns ist wichtig, etwas zu verstehen. Und zwar, wenn man Kamelfleisch gegessen hat, dann muss man Wudu nehmen. Wenn man aber zum Beispiel Rindfleisch genommen hat, gegessen hat, wenn man Schaf gegessen hat, dann braucht man nicht unbedingt Wudu zu machen, sondern man kann Wudu nehmen. Aber meine Frage war, wenn man aber das Fleisch von seinen Geschwistern gegessen hat, was sollte man machen eigentlich? Wisst ihr, was bedeutet? Dass man Fleisch von seinen Geschwistern gegessen hat, das bedeutet, dass man hinter den Rücken von den Muslimen schlecht redet. Da sagt man, wir machen Spaß, dann hast du eine große Sünde getan. Der Prophet sagt, wisst ihr, wer bankrott ist? Riebe. Wisst ihr, wer bankrott ist? Dann haben sie gesagt, derjenige, der kein Geld hat und der hat kein, sozusagen, kein Haus, kein Möbel, der hat gar nicht. Der Prophet sagte, derjenige, der bankrott ist, der pleite ist, ist derjenige, der am letzten Tag kommt und der hat gute Taten begangen. Aber der hat den geschlagen und der hat das Recht von dem genommen und der hat hier schlecht gemacht und der hat den anderen unrecht behandelt. Das wird auch, der hat Riba hinter dem Rücken von Muslimen schlecht gesprochen. Dann werden sie von seinen Hasanat nehmen und er wird von ihren Sayyiat, von ihren Schlechten nehmen und dann wird er überhaupt keine Hasanat haben, dann wird er in die Hölle gesteckt. Deshalb in unserer Religion ist, kümmere dich um dich selber erstmal. Kümmere dich um deine eigenen Fehler. Kümmere dich um deine Person und schaue, was du von Fehlern hast, bevor du die anderen anschaust und du suchst die Fehler von den anderen. Und das gehört nicht zum Islam, dass man mit den Leuten zusammensitzt und dann fängt man über die anderen schlecht zu sprechen. Da sagt man, ja, wir machen Spaß. Wenn du Spaß machst, dann wirst du am letzten Tag das auf deinen Kopf bekommen. Ich habe eine Frage gestellt und zwar, du hast heute zum Beispiel 5 Gebete gebetet. Wirst du mir den Lohn dafür geben? Sag mir, nein, warum? Ich will selber den Lohn. Dann am letzten Tag, aber wenn du Riba gemacht hast, du wirst deinen Lohn an den anderen geben. Und du bist so nicht schlau. Und übrigens, derjenige, der Riba hört, derjenige, der das schlechte Wort über die anderen hört, hat mehr Sünde dabei gemacht, als derjenige, der spricht. Wie verhalte ich mich, wenn jemand über die anderen Muslimen schlecht redet? Dann sage ich ihm, fürchte Allah, ich will das nicht hören. Willst du über diesen Mann reden? Geh zu ihm. Oder komm, wir gehen beide. Und sag ihm in sein Gesicht, wenn du tapfer bist. Aber das machen die Leute nicht. Das machen die Leute nicht. Was macht man aber einer, der das Fleisch von seinem Bruder gegessen hat, Riba gemacht hat? Der soll ihn um Entschuldigung, um Verzeihung bitten, bevor er stirbt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Das stimmt. Viel Lachen macht Iman kaputt. Das stimmt. Das stimmt. Lachen, viel Lachen macht Iman kaputt. Viel Lachen. Aber wann haben wir gelacht? Wir meinen meistens. Nein, nein. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Die Sahaba, radwanallah alayhim. Die Sahaba, radwanallah alayhim, barakallah fikum. Die haben nach dem Frühgebet, nach Fajr-Gebet, haben die Sahaba gewartet, bis die Sonne aufgeht. Dann haben die Sahaba, radwanallah alayhim, manchmal gelacht und laut gelacht. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat gelächelt. Deshalb ist es kein Problem, dass man lacht, aber dass man nicht übertreibt. Dass man nicht übertreibt, barakallahu fikum. Ja? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Doch, die Sahaba haben Kahkaha gemacht. Wa kanu yuqahqihun. Doch. Die haben, kanu usud, inte hey, ma ba'arif min sama'a. Alhum. Die Sahaba haben auch Kahkaha gemacht, radwanallahu alayhim. Und manchmal sind sie auf den Boden gefallen von Lachen. Aber das heißt nicht immer. Aber als der Prophet zu ihnen gesprochen hat, sie haben ihre Köpfe nach unten getan, Radwallah alayhim, und die haben natürlich das hat sie bewirkt, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Das bedeutet, barakallahu fikum, nicht, dass man übertreibt und nicht, dass man untertreibt. Nicht übertreibt. Es gibt manche Leute, die überhaupt nicht lachen oder sowas, und andere Leute, die übertreiben. Übertreiben ist nicht gut, untertreiben ist nicht gut. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Auf jeden Fall, das ist nicht unser Thema. Das ist nicht unser Thema. طيب, إذن, تكلمنا اليوم, الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث الأول: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. الحديث الثاني: بارك الله فيكم، حديث طلق ابن علي رضوان الله عليه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكاره في الصلاة عليه الوضوء، فقال النبي: لا، إنما هو بضعة منك. وحديث بسرة بنت صفوان رضوان الله عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وكذلك بارك الله فيكم، حديث عائشة، وقلنا ضعيف الضعيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، وهو ضعيف. وحديث جابر رضوان الله عليه، لما نقول الحديث ضعيف أي لا يستدل به، أي لا يؤخذ كدليل، انتبه. وحديث جابر بن سمرة رضوان الله عليه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. Was wir heute gemacht haben, barakallahu fikum, vor dem Gebet. Wir haben von Hadith 65 angefangen. Und zwar Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtete, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn jemand von euch in seinem Bauch etwas für das Gefühl, ein Gefühl in seinem Bauch hat, dass er Zweifel bekommt, ist von ihm etwas rausgekommen oder nicht, der sollte das Gebet oder die Moschee nicht verlassen, dass er Wudu macht, bis er etwas hört oder riecht. Dann Hadith 66, Talq ibn Ali, der sagte: Ein Mann sagte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam: Ich habe mein männliches Glied berührt. Oder ein Mann berührt sein männliches Glied im Gebet. Muss er Wudu machen? Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam: Nein, das ist ein Teil von dir. Und Hadith Busrah bint Safwan radwanullahi alaiha, sie sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer sein männliches Glied berührt oder wenn sein Geschlechtsorgan berührt, Mann oder Frau, muss Wudu machen. Da haben wir das erklärt alles. Und dann barakallahu fikum, Hadith 68, Aisha radhiyallahu anha berichtete, wer übergibt oder Nasenbluten hat oder dieser Reflux vom Magen hat oder barakallahu fikum, transparente Flüssigkeit hat, der muss Wudu machen. Dann sollte er weiter auf das Gebet bauen und beten und dass er nicht redet. Dieses Hadith ist schwach. Dieses Hadith ist schwach, nicht authentisch. Und deshalb wird das nicht barakallahu fikum bestätigt als Beweis. Wenn wir sagen, das Hadith ist schwach, dann muss man das auch belegen, dass dies schwach ist. Und nicht jeder sagt schwach, wie er will. Aber das ist belegt, schwach, barakallahu fikum, das ist Mursal. Und Hadith Nummer 69, Jabir ibn Sumura, Radwanallah alayhi, sagte, dass ein Mann den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte, muss ich Wudu machen, wenn ich Schaffleisch gegessen habe? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, nein, muss ich Wudu machen, wenn ich Kamelfleisch gegessen habe? Der Prophet sagte, ja. Das Hadith ist bei Muslim. Das bedeutet, man muss von Kamelfleisch Wudu nehmen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dann barakallahu fikum, Hadith Nummer 70. Al-Hadith Raqam 70. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qal. Entabihu, liyum hada ikhasna. Wa an Abi Hurairah رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء واضح؟ ولا أعيد؟ عيد الحديث؟ كتبته؟ طيب أعيد. Ich werde barakallahu fikum langsam das Hadith, wiederholen. Damit die Brüder und Schwestern, die kein Arabisch verstehen, versuchen zu verstehen, und unsere Brüder, die hier schreiben, damit sie auch schreiben können. Die Unterrichte, die sind auch aufgenommen worden, die sind aufgezeichnet, Audio. Da könnte man später auch das bestellen, wenn man will. Umsonst natürlich, ohne Geld. طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه الترمذي وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء أي الحديث ضعيف وهو انتبهوا يا أخو، كان في أول الأمر الذي يغسل الميت يغتسل، ثم نسخ هذا الأمر بقول ابن عبد الله بقول بحديث ابن عمر رضي الله عليه أو حديث ابن عباس قال كنا نغسل الميت أو نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل وكذلك بارك الله فيكم قال ابن عباس أنه فقط كنا نغسل أيدينا كنا نغسل فقط أيدينا بارك الله فيكم فلذلك تبعوا جزاكم الله خيرا الاغتسال لتغسيل الميت ليس بواجب ولا بمندوب، لا بواجب ولا بمندوب، يعني بدك ما في أمر عليك، لا استحبابا ولا وجوبا. وأما الذي يحمل الميت أنه يتوضأ، فهنا فسره ابن عباس رضوان الله عليه: كنا نغسل أيدينا، يعني بعد ما أنت تحمل الميت بس تغسل يديك وخلص، وكذلك ليس وجوبا وإنما ندبا، لأن الميت طاهر، الميت طاهر، ومس الطاهر لا ينقض أصلا الوضوء ولا يوجب الغسل، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم فقط. وهذا رواه البيهقي. طبعا يرجع في مثل هذا الباب في غسل الميت وكذلك إلى كتاب جميل جدا للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، بارك الله فيكم، أحكام الجنائز، كتاب جميل الشيخ الألباني، ذكر الأمور العلاقة بالجنازة من عند الوصي إلى بدع الجنائز والمآتم. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يجعله في عليه. بارك الله فيكم. أبو هريرة hat berichtet, er sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte: Wer einen Verstorbenen, gewaschen hat, muss sich waschen. Und wer einen Verstorbenen getragen hat, muss Wudu nehmen. Ich habe gesagt, das hat mit uns heute zu tun, weil wir heute einen Verstorbenen gehabt haben und wir haben das gewaschen auch. Und wir haben das getragen. Wir haben gewaschen, wir haben getragen. Und die Brüder haben gemerkt, dass ich heute kein Ghusl danach gemacht habe. Aber die haben gemerkt, dass ich Wudu gemacht habe. Dann haben sie mich alle gefragt: Warum machst du Wudu? Da habe ich gesagt: Nur weil ich Wudu machen muss. Das hat damit nichts zu tun. Aber übrigens, es gibt dafür, barakallahu fikum, sozusagen, es gibt Aussagen von Gelehrten. Und sagt barakallahu fikum bezüglich dieses Hadithes. Erstmal, das Hadith ist barakallahu fikum da'if. Es gibt Schwäche in diesem Hadith. Aber wenn dieses Hadith auch nicht wach wäre, dann barakallahu fikum ist dieses Hadith aufgehoben durch eine andere Überlieferung. Es gibt ein Nasakh. Und ein Nasakh ist in einem Hadith barakallahu fikum, was Imam Ahmed und Al-Bayhaqi berichtet haben von Ibn Abbas radhiyallahu alayhi, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: ihr müsst nicht, wenn ihr einen Verstorbenen gewaschen habt, euch waschen. Ihr müsst das nicht machen, weil euer Verstorbener rein ist und der ist rein gestorben. Der hat keine Unreinheit, das wird jetzt nicht unrein. Es ist genug, dass ihr eure Hände wäscht. Es ist genug, dass ihr eure Hände wäscht. Das bedeutet, du hast einen Verstorbenen gewaschen oder du hast einen Verstorbenen getragen, dann genügt, dass du deine Hände wäschst und nicht mehr. Ja, da wird man jetzt eine Frage stellen, und zwar: هنا سيسأل الإنسان. فكنا نتكلم عن نواقض الوضوء، لماذا أتى هنا المؤلف بها؟ نعم، لأنه هناك من أهل العلم من يقول ناقض للوضوء غسل الميت، وناقض للوضوء حمل الجنازة، فلذلك من هذا الباب. ولكن لا بد من البحث ولا بد من طلب الدليل. من كنت فراغن und sagen wir reden über Handlungen, die Wudu ungültig machen. Aber hier, was ist das hier? Natürlich, der Autor will uns damit sagen, es gibt Gelehrten, die gesagt haben, wenn du einen Verstorbenen wächst, dann ist dein Wudu ungültig geworden. Oder wenn du einen Verstorbenen trägst, dann ist dein Wudu ungültig geworden. Aber wir müssen forschen. Und wir müssen nach dem richtigen Beweis suchen. Und das ist der richtige Beweis. Barakallahu fikum in diesem Zusammenhang. Hadith ibn Abbas. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, ist es genug, oder es genügt, dass ihr eure Hände wäscht. Nicht mehr. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wir werden, inshallah, barakallahu fikum, hier stoppen. Wir werden, inshallah, hier stoppen bei Hadith Nummer 70. La tansau, Hadith Aisha bechusus al-Qay' wal-Ru'af, ضعيف. وحديث كذلك أبي هريرة بخصوص تغسيل الميت. على كل الحديث الذي بعده سيكون في مس القرآن، لا يمس القرآن إلا طاهر. وثم بارك الله فيكم ذكر الله سبحانه وتعالى الحجامة، وسنأتي إلى حديث تكلمنا عليها في المرة السابقة. إن شاء الله المرة القادمة ننتهي من نواقض الوضوء بإذنه تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Das nächste Mal inshallah reden wir, barakallahu fikum, über berühren des Korans. Dann reden wir über erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala, was braucht man dafür. Dann über Hijama. Das bedeutet, ob Hijama Wudu ungültig macht oder nicht. Und dann reden wir über Themen, die wir schon behandelt haben, aber die werden hier nur die Hadithe wiederholt. Barakallahu fikum. Die werden die Hadithe nur schnell wiederholt. Das wird das nächste Mal, machen wir dieses Thema zu Ende. Wir sind alle, führen wir das Thema zu Ende. Wudu ungültig. Handlungen, die Wudu ungültig machen. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا تقبل الله منا ومنكم. إذا عندكم أسئلة تفضلوا. Die Brüder und Schwestern, die im Internet Fragen haben zum Thema, was wir heute behandelt haben, die tippen mir eine 9. تسعة. Okay, es gibt hier zum Thema erstmal. Zum Thema. Ich habe gesagt zum Thema. Ja, ich weiß schon, dass du diese Themen für dich, die sind leicht, kinderleicht. Bei dir sind nur große Themen, mashallah. Oh, der Mersuddin. Na, der kann nicht sagen, der hat Angst. Wenn Mersuddin etwas sagt, dann fängt er mit ihm Diskussion an. Erstmal zum Thema. Klamm. Ah, طيب. Wer ist von Admin D? Keiner. Najib. Ja, Najib. Bist du da? Najib. Khobam? طيب. طيب. Bitte schickt an Najib. Klammert, ich nehme dich. Klammert. Mach deine Hand, bitte mach auf diese Reishand. Kleinen Moment. Ja. Add. Du bist geaddet? Ja, du bist bei mir auf meiner Liste. Das ist gut. Danach in Najib. Bitte die Brüder und Schwestern, die Fragen haben, die schicken ihre Fragen an Najib. Ihr seht jetzt seinen Namen oben. Zum Thema Barakallahu fikum. Zum Thema. Diese Leute, die neun geschrieben haben, die Fragen zum Thema haben. Was wir heute behandelt haben, überhaupt. Ich meine, alles, was wir heute im Unterricht gesagt haben, ihr könnt danach fragen. Alles andere nicht. Zum Beispiel, ich habe nicht über Zakat gesprochen. Dann stellt keine Fragen zu Zakat. Ich habe nicht über Heirat gesprochen. Dann stellt keine Fragen über Heirat. Naam. Tfaddal. Ja. Wenn du erbrichst, dann ist dein Wudu noch gültig. Das heißt nicht, dass dein Wudu ungültig geworden ist. إذا أصابك القيء فإن الوضوء بارك الله فيكم لم ينتقد بعد. نعم. طب من هم الذين أجمعوا؟ طب من هم الذي أجمعوا؟ ما اختلفنا يا حبيبي، من الذي أجمع؟ طيب وين الدليل على أنه القيء نفسه ينقض؟ وين أدلة؟ بحث وما تجد، بس لن تجد، بس بحث بس لن تجد، يعني لا تضيع وقتك ان شاء الله. ولك فهمت؟ والله فهمت. هذا القول قلنا لك من اصابه قيء او رعاف هذا سيذهب. طب وين دليل عليه؟ واما لا تقل اجمع العلماء، انتبه، هو قال هكذا اجمع. هذا ما قراه، قال المذهب الحنفي شو قال؟ والله فهم، والله فهم، ولكن أين الإجماع؟ لا إله إلا الله، الله يهديك، قل أمين. ولك سؤالي، شو قال الشيخ؟ سؤالي أين الإجماع؟ الرجل وين قال إجماع؟ هو قال أجمع العلماء. طيب يقول لحظة بس معني سمعني، قال أجمع العلماء ثم قال وقالت الشافعية كذا وقالت الأحناف، وين الإجماع؟ الإجماع هنا في العلماء هي المقدار، لأنه كان في المذاهب اختلاف في المقدار، قال أجمعوا في كأس، إذا أملأوا كأس قالوا طيب، وإذا ما ملأ الكأس؟ طيب، وشلون الواحد بده يجيب الكأس ويقيس؟ ثانيا كأس مين؟ كأس المدينة ولا بغداد ولا كأس من؟ كأس هيك كأس؟ يعني هذا الشيخ الزور، طيب هذا الشيخ الزور عنده التقية بالكأس وبعدين تنيس. هذا السؤال، لا هذا السؤال جيد، لما الإنسان يقول شيء حتى الإنسان يفكر فيه الله يحفظك. لما تقول أنت إذا تقيأ ملء الفم، طيب وإذا تقيأ بقدر كاس، وإذا تقيأ بقدر ذراع، جيد؟ قالوا هذا، طيب ما الضابط؟ ضبطوا في الكاس، والدليل؟ وقف، ممتاز، اجتهاد، ممتاز، جميل، اجتهاد. هل الاجتهاد هذا ملزم للأمة؟ ولك عم أقول لك الحديث ضعيف، لا يوجد دليل صريح صحيح على أن القيء ينقض الوضوء إلا قول المذاهب، ولو قالت المذاهب بهذا فما يؤخذ إلا بالدليل، لأنه ما يجوز في دين الله سبحانه وتعالى أن تقول بشيء إلا بدليل، خاصة في أمور النقض. لما نقول هذا ينقض كذا هذا ينقض، لازم لابد من الدليل الصريح الصحيح، حتى القياس ما يأخذ فيه أهل العلم في مثل هذه المسائل، لأنه لو بدي أقيس 90,000 شغلة على هذا. إخراج البلغم من الفم ينقض؟ إذا كان بملء كاس ما خرج من الفم، واحد عمل وخرج مثل مرتضى خرج كان. لا، لأنه هو حكى قبل شوي، طيب ابحث. طيب دي برودر زاك اسكيبه اسكيبه باس اوف اساجه اسكيبه كونيوكتيف اسكيبه eine Konsens das übergeben wo du ungültig machst. Ich habe gesagt, wer hat diesen Konsens gesagt? Haben wir ein bisschen mit dem Bruder diskutiert. Barakallahu fikum, es gibt überhaupt keinen klaren, eindeutigen Beweis, dass Übergeben Wudu ungültig macht. In solchen Themen musste man eine klare Aussage haben, sonst wird nicht angenommen. Das genügt nicht, dass ein Gelehrter etwas gesagt hat. Das ist seine sozusagen Aussage oder Meinung. Und die Umma kann nicht eine Meinung einer Gelehrten als ein Weg für die Umma nehmen. Das geht nicht in unserer Religion. In unserer Religion, wir brauchen klaren Beweis. Und wenn man sagt, das macht Wudu ungültig, du brauchst unbedingt klar. Hadith Aisha, wenn das authentisch wäre, dann ist das klar. Du hast recht. Aber das ist nicht authentisch, erstens. Zweitens, es gibt keinen klaren Beweis. Es kann sein auch, verliert Wadda heißt beliebt. Nicht unbedingt Pflicht. Ja? Barakallahu fiik. Na. Tfadda. Ent leish la tahki ya zalim? Kalam ma tbay. Yalla khalasna. Shu hiya at-tahir? Al-mayyit tahir. مسلم أو كافر حتى أي إنسان ميت طاهر مسلم أو كافر الإنسان كله طاهر أو خاو نيدخ هو الجسم الإنسان طاهر ليبن أو دتود نغ ليبن أو دتود دين كوربر إما رين. Aber die Kuffare sind unrein, nicht wegen Körper, sondern wegen Schirk und Kufr. Das bedeutet innerlich. Weil sie Götzen anbeten und so weiter. Das sind unrein. Aber körperlich. Klar. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, innama al-mushrikuna najas, die Götzen anbeten, die sind unrein. Das bedeutet nicht sie körperlich, sondern was sie tragen von Kufr, von Zulm, von Unrecht, von Schlechten. Du als Muslim auch, es kann sein, ein Muslim im Herzen ist nicht gut. Aber das heißt nicht, dass er unrein geworden ist, körperlich. Nein, aber wir sagen, der hat eine Unreinheit innerlich, nicht körperlich. Aufpassen, barakallahu fikum. Aber ein Mayyit ist da. Es gibt natürlich bei manchen Ahnaf oder bei anderen, die behaupten, diese Madhahib, die behaupten, wenn jemand verstorben ist, dann ist er unrein geworden. Es gibt keinen Beweis dafür, barakallahu fikum. Es gibt keinen Beweis dafür. Auch wenn man sagt, dass die Aussage, man rest seine Menge, dann verliert es. Das heißt nicht, dass der Verstorbene unrein ist. Du machst auch Waschung, wenn du many zum Beispiel jetzt ausscheidest. Aber das heißt nicht, dass du unrein geworden bist. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte Abu Huraira, innal mu'mina la yanjas. Der Gläubige ist niemals unrein. Körper. Natürlich, aber auch ein körperlich, alles ist rein. Außer, dass man Beweis dafür hat. Barakallahu fikum, hadha la ya'ni anna al-mayyit najas. Al-mayyit la yanjas. An-Nabi s.a.w. Es gibt manche auch, die sagen, wenn ein Verstorbener gewaschen wird, wenn du ihn berührst, dann ist er, dann musst du ihn nochmal waschen. Das stimmt auch nicht. Das stimmt auch nicht. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat Uthman ibn Maz'un geküsst auf seinen Stirn. Und Abu Bakr radhiyallahu anhu hat den Propheten geküsst. Nach dem Stab. Deshalb, wir reden mit Beweisen. Aber bla bla hier und her. Und der hat gesagt und der hat gesagt. Wie heute. Schaut mal die Geschichte. Das ist wie heute. Früher auch gab es verschiedene Leute. Und einer hat nicht gewusst, der hat etwas gesagt. Du stellst mir eine Frage, ich weiß das nicht. Ich sage nicht, einer sagt etwas. Eine Person hört das und der geht, der denkt, das ist richtig. Und der sagt das den Leuten. Und dann wird das geschrieben. Oder eine Person, die falsch Aussagen gemacht hat, die Leute nehmen von ihm und die schreiben das. Das ist das Gleiche, was wir heute erleben. Einer kommt im Fernseher und der fängt an. Eine Muslima, der sagt zum Beispiel, behauptet, eine Muslima könnte einen Kafir heiraten. Das ist mit Sicherheit haram in unserer Region. Aber dann kommt jemand und der schreibt das. Ja, die Muslime sagen, eine muslimische Frau könnte einen Nicht-Muslim heiraten. Möge Allah uns bewahren. Wer hat das von Muslimen gesagt? Wir? Nein. Aber dieser Mann hat das gesagt. Nicht wir. Koran. Natürlich, auch in Surat al-Baqarah. Mit Sicherheit, es gibt Konsens, es gibt hier keine. Oder schlimmer, dass das einer gesagt hat, im Fernseher vor ein paar Tagen oder im Radio, er hätte seine Meinung schon längst gesagt, dass ein Muslim den Islam verlassen darf. A'udhu billah. Möge Allah uns bewahren. Dann sollte er erstmal den Islam verlassen. Bevor er diese Aussage trifft. Wal'iyadhu billah. A'udhu billah. Möge Allah uns bewahren. Taib, na'am. Tfadal. Ja, berühren. Von berühren des des Geschlechtsorgans. Kein Problem, es gibt kein, man braucht sich hier nicht zu schämen in solchen Fällen. Der Prophet hat gesagt, man messe zakarahu faliyatawadda. Achi barakallahu fik, die Gelehrten haben unterschiedliche Aussagen getroffen bezüglich berühren des Geschlechtsorgans. Manche sagen, überhaupt, wenn du berührst nur, das wird jetzt ohne Klamotten und sowas. Wenn du berührst, dann ist dein Wudu ungültig geworden. Die anderen sagen, wenn das, barakallahu fik, wenn das mit Schahwa ist, mit Bedürfnis, mit Begierde nach Sexualität, dann ist dein Wudu ungültig geworden. Aber wenn du normal zum Beispiel, wenn das kratzt angenommen oder sowas, wenn das juckt, Entschuldigung, und du kratzt oder sowas oder ohne Absicht, du bist im Bad und du berührst das ohne Absicht, es ist kein Problem. Der Prophet sagt, innama huwa bada'atun minka. Das ist ein Teil von dir. Hadith Talq ibn Ali. Lerne das. Talq ibn Ali. Fi kabar. Wadih? Qal ma al hukum. Wir haben das aber in Unterricht gehabt. Ja? Hallo, ihr seid متأخر. Wieso kommst du zum Unterricht so spät? Die Zeit, hä? MashaAllah. Möge Allah uns bewahren und uns Zeit geben. Aber wenn du Zeit hast, wirst du zum Unterricht kommen? InshaAllah. Wallah, jeder, der lernt für sich selber, ich für mich. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ich kenne diese Sache. معروف هذا قول هذا حبيبي ما قلنا لك فهمناكم الله يهديكم ليش أنا بحكي قال العلماء وقال العلماء وقال العلماء ما تنتبه قلنا لك في للعلماء أقوال أنا عدد خمسة أيوة أيه ايه واحد قال بلا شهوة ولا بشهوة ينقض الوضوء مطلقا اي لمس اي مس للذكر ينقض الوضوء واحد قال بشهوة واحد قال اذا صار عنده شيء الصح انه اذا كان بشهوة وصار عنده شيء هذا ينقض اما غير ذلك فلا ينقض لقوله انما هو بضعة منك وهذا الاصل الجمع بين النصوص نجمع بينها لأنه أخذ بحديث بسرى بنت صفوان رضوان الله عليها اللي قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ نعم في شيء هنا لحظة. نعم حبيبي. ايه ليس بنجس صحيح. مات وهو على وهو شارب الخمر. ايه طبيعي هو طاهر جسمه حتى لو اجنب. الجنابه ليست انه عملت جسمه غير طاهر. ما في المؤمن لا ينجس. ابو هريره رضوان الله عليه كان في المدينه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قادم فاختبأ ابو هريره. قال له يا ابو هريره لما صنعت لما فعلت هذا؟ فقال له كنت جنبا. فقال له يا ابا هر ان المؤمن لا ينجس. Der Prophet Muhammad war auf dem Weg und Abu Huraira hat ihn gesehen. Abu Huraira, der hat sich versteckt vor dem Propheten. Abu Huraira hat ihn natürlich gesehen. Der hat ihm gesagt, Abu Huraira, warum hast du dich versteckt? Der hat ihm gesagt, ich hatte Janaba-Zustand. Ich war Junub. Der hat ihm gesagt, und ich bin unrein. Der Prophet sagte ihm, aber hör, der Mu'min wird niemals unrein. Das wird körperlich, bist du immer rein. Ne, weil der Prophet das gesagt hat. Du musst dich waschen nach dem Samenguss. Oder nach feuchtem Traum oder nach Geschlechtswerke. Na. Tfaddal. والله هي كمان بلشتوا تراقبونا على تفضل. عاري ان ان ان ان ان تغتسل عاريا لا مشكل في هذا. ما في شيء. لوين قدامنا يعني؟ ايوه هيك عم تقول ست سؤالك. ما عندك يعني ما عندك ما عندك مشكلة ما في ما في عائشة رضوان الله عليها وجويرية رضوان الله عائشة رضوان الله عليها اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكذلك جويرية وقالت رأيت منه ورأى مني. وشو دخل هاي؟ يجوز التعري ما في شيء. طيب وشو دخل هاي؟ والنبي ما كان يستحي؟ وين دليل على؟ خلاص إذا ما في دليل خليك من قيلة. إياك أن تتعلم دينك قيل وقيلة. إياك دائما تتعلم دينك بالدليل. يا أخوة هذا عند بعض المالكية يقولون أنه لابد حتى إذا اغتسل الإنسان أن يغطي عورته وهذا لا دليل عليه إلا قالوا أن الله سبحانه وتعالى يعني الله أحق أن يستحيى منه ولكن هذا ليس في ما فيه وجوب تغطية العورة عند الغسل أبدا. نعم لا خليك الآن في الموضوع قول. مثل ما بده ما عنده مشكلة. نفس الشيء. أخ بارك الله فيكم دي فراغة فم برودة لذلك wenn man sich wäscht muss man auch muss man die Geschlechtsorgan bedecken beim Waschen. Nein, du brauchst das nicht so machen. Das ist auch, wenn ich zum Beispiel raus vom Bad komme und ich bin allein und ich möchte mich anziehen, kann ich auch nackt sein? Ja, kein Problem. Sag mal, ja, aber es gibt manche, die gesagt haben, nein. Ja, wo ist der Beweis dafür? Ich weiß, dass manche Malikiten von in Madhab al-Imam Malik ist es so, sagen, ja, da muss man sich schämen vor den Engeln. Barakallahu fikum. Aber das ist kein Beweis, dass man die Aura unbedingt bedecken muss, während Waschung. Du brauchst das nicht. Und wir nehmen, da sagt man, man hat gesagt, ist nicht Beweis. Das kann Fatwa sein. Aber Beweis ist das nicht. und lernt eure Religion mit Beweis aus Koran und Sunna. Barakallahu fikum. Und nicht, was die Leute gesagt haben. Was die Leute gesagt haben, die können Fehler machen. Na. Klar. طيب لحظة خلينا نسمع. Kannst du inshallah mir diese Beweise noch einmal nennen? Welche Beweise es gibt wegen dem toten Rüssel Pflicht oder nur Hände waschen? Wallah habe ich das gesagt, aber ich weiß nicht, was los ist. Ich sage das nochmal. Okay. Ibn Abbas, Ridwanullah alayhi, sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, euer Verstorbener ist rein, und wenn jemand einen Verstorbenen, Wächter braucht man nicht unbedingt sich zu waschen, es ist genug, dass man die Hände wäscht. Okay? Wenn das auch nicht jetzt gekommen ist, dann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Barakallahu fikum, wenn man im Unterricht ist, dann muss man zuhören. Dann muss man mitmachen. Nicht, dass man hier im Internet sitzt und da lässt man Paltok laufen. Und dann rede ich halbe Stunde und nach halber Stunde kommt man und sagt, ja, was hat er gesagt? Soll ich die halbe Stunde nochmal wiederholen? Das ist nicht in Ordnung. Du musst mitmachen, nicht ich. Könnten Sie das bitte nochmal wiederholen mit dem Hadith, wenn man Wudu neu macht, ob man erst was riechen muss oder hören? Ist dieser Hadith sahih oder da'if? Natürlich ist es sahih. Das ist in Sahih Muslim. Wir haben gesagt, wenn jemand von euch etwas im Bauch das Gefühl hat, dass man zum Beispiel Luft abgelassen hat, nur zweifelmäßig, dann sollte man das Gebet nicht verlassen oder die Moschee nicht verlassen, solange man keine Gewissheit hat, dass man etwas abgelassen hat. Das wird entweder riechen durch Geruch. Man weiß ja, wie man das riecht. Oder was man vom Geruch, oder soll ich das noch erklären? Oder hört. Wie sieht es aus bei starkem Nasenbluten oder auch das Bluten von Wunden? Ist der Wudu noch gültig? Ja, das Wudu ist noch gültig. Könnte der Bruder jeweils ein Beispiel für die 5 Fiqh-Regeln geben? Nein, ich kann dir das nicht jetzt geben, weil ich, wenn dir jetzt für jeden Fiqh-Regel einen Beweis gebe, dann brauche ich noch 2 Stunden zu erklären. Und ich habe diese Unterrichte schon gemacht, die 5 Fiqh-Regeln. Ich habe die hier im Paltok gemacht. Die Sache ist, Barakallahu fikum, das ist sehr groß, dieses Thema. Die sind Bücher. Für jede Fiqh-Regel gibt es unter jeder Fiqh-Regel vielleicht 15, 16 noch Regeln. Subregeln. Und unter diese Subregeln noch Subregeln. Ja, aufpassen. Ist dieses Hadith wach oder gelogen? Wudu machen, wer Kamelfleisch gegessen hat. Weil damals Sahaba Kamelfleisch gegessen haben und einer von denen eine Fahne gelassen hat und Muhammad s.a.w. hat sie alle zu Wudu geschickt. Dieses ist keine authentische Überlieferung, die kennen wir nicht. Das ist nur eine Meinung. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالوضوء لأنه واحد كان عنده يعني أخرج ريحا فذلك النبي ما حب يعني يقول له قم توضأ أنت فقال للكل das ist überhaupt nicht. Ist mein Wudu noch gültig, wenn ich mein Kind gewickelt habe? Gibt es einen Unterschied zwischen Mädchen und Jungen? Dein Wudu ist gültig, wenn du dein Kind gewickelt hast, ob Mädchen oder Junge. Beides. Warum? Weil das von Umum al-Balwa ist, weil das viel ist. Du wirst dein Kind vielleicht 3-4 Mal, Barakallahu fik, weg, die, wie heißen die? Windel. Ja, umwickeln. Ja, Khibra. يا ده ده ده ده ده اساس اس دي را اس دي زراوم فون عدنانوف سني او ده نيش كوت ايش ايش فيشتي نيش واس بيدويتت عدنانوف سني يا und wir auch alhamdulillah wir sind keine habashi und kein shia wir sind muslim die frage nummer 6 gehört nicht zum thema okay barakallah fik ist wudu ungültig wenn eine frau ausfluss hat aha das ist barakallah fikum eine frage eigentlich das gehört nicht zum thema das ist aber eine richtige frage übrigens es gibt hier große Unterschied zwischen, es gibt eine große Diskussion zwischen den Gelehrten diesbezüglich. Barakallahu fikum, Ausfluss, es gibt zwei Arten, oder es gibt Arten von Ausfluss. Ist das nur ein Schweißbruch, das wird, ist das Schweiß, dann ist das kein Problem. Dann ist das kein Problem. Ist das Ausfluss, was von innen kommt, daher haben wir Problem zwischen den Gelehrten. Manche sagen, macht Wudu ungültig, manche sagen, Wudu ist gültig. Ausfluss bei einer Frau. Was ist das? Ich weiß nicht. Das heißt Ausfluss bei einer Frau. Es gibt etwas, was die Frau Ausfluss hat. Und Ausfluss hat verschiedene Sachen. Wenn das Blut ist, dann ist Wudu ungültig. Wenn das aber Schweiß ist, Schwitzen. Ja, das ist kein Problem auch, weil das Schwitzen ist. Manchmal ist dieser Ausfluss am Ende der Periode, manchmal vor der Periode, manchmal ist es gelblich oder rötlich oder braunmäßig. Und Salam radiallahu alaihi sagte, kunna la nu'iddu, la na'uddu sufrata aw al-kadara shay'an. Das bedeutet, wenn das sozusagen gelblich ist oder wenn das auch bräunlich ist, nicht zur Zeit von Ausfluss nur mäßig, Ausfluss, dann ist das nicht. Aber macht das Wudu ungültig oder gültig? Da gibt es große Diskussionen zwischen den Gelehrten. Allah Ta'ala alam hängt davon ab, woher das die Frau das bekommt. Aber die meisten Frauen, das ist Schweißausbruch und deshalb Wudu ist gültig weiter. Allah Ta'ala alam. Ha? Was hat Shahwa mit Ausfluss zu tun? Allah Yadik. Das ist was anderes bei Shahwa, das heißt Medi. طيب شك مية خليك ان فيها منوت مهما تسو عندي ربع دقيقة نعم ثم تيمة ثم تيمة ثم تيمة شك مال نجيب اشكو كمال وين دس ثم تيمة gehört dann antworte ich wenn nicht dann nicht Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Ich habe, das stimmt, ich habe von Kamele gesprochen, dass sie von Shayatin sind. Ja, achi, barakallahu fik, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, dass wir in den Scheunen von Kamelen, wo die Kamele sind, dass man dort betet. Dass man dort betet. Ja klar, mit wer ist diese Person? Was gut, Achim. Tai. Barakallahu fikum, es gibt eine Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten hat, Barakallahu fikum. Dass man in den Scheunen von Kamelen betet. Da wurde er gefragt, warum? Der hat das gesagt. Er hat das gesagt, Barakallahu fikum. Dass die Kamele von Shayatin oder von Jinn sind. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Salli lahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallam kathira. Morgen, barakallahu fikum, der Lachdala. Oder Chudu, Adi. Morgen, liebe Brüder und Schwestern, morgen haben wir Koranunterricht ab 19 Uhr. Nicht vergessen, wir haben bis Aya wie viel? Allah yadikum. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ 36 von Surat al-Nahl. Barakallahu fikum. 36 von Surat al-Nahl. Morgen versucht das zu lernen. Barakallahu fikum. Lerne, wie du willst. Und das ist inshallah mit Hasanat für dich. Nicht für die anderen. Warum? Ja, aber jetzt, ich meine, jetzt vielleicht diese Woche oder nächste Woche. Aber später kannst du. Ich meine, wir beten. Wir haben heute das Gebet ungefähr halb oder 35. Das war 18.35 Uhr zu Ende geführt. Das sind nur diese 20 Minuten. Es gibt Erklärung und es gibt Barakallahu fikum, wie man das liest. Wenn du mitmachst, dann inshallah wirst du viel lernen. Aber nur, dass die Wille da ist, dass die Motivation auch da ist, dass man das will. Barakallahu fikum. Ja, Barakallahu fikum. Und morgen, inshallah, dann ab 19 Uhr, auch die Brüder und Schwestern, die können hier vom Internet mitmachen. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ma'al nabina Muhammad wa alayhi wa sahbihi wa sallam sallam kathira. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.